essen. Doch glaub mir, mein Freund, nein, so sind wir nicht. Wir geben dir Kraft, ja, wir stehen hinter dir. Kameraden fürs Leben, ja, so sind wir. Freie geloben wir uns stets als Pflicht. Stets als Pflicht. Wir stehen hinter dir, Kameraden fürs Leben, ja, so sind wir.